Kennen Sie etwas, das man schlägt? Kind. Es gibt Leute, die sind reich, es gibt Leute, die sind arm. Es gibt Tage, die sind kalt, es gibt Tage, die sind warm. Es gibt Wiesen, die sind grün, es gibt den Himmel, der ist blau. Manch ein Mensch, der ist ein Mann, die meisten anderen sind eine Frau. Es gibt so viele Dinge, die man nicht werden kann. Du brauchst dich gar nicht erst versuchen, da machst auch du nichts dran. Also gib gleich besser auf, was hält dich davon abzugehen? Du bist nur ein Nichts im Nirgendwo, das solltest du einsehen. Das solltest du einsehen. Schlau. Es gibt Menschen, die sind dumm. Manche fragen nicht wieso, manche fragen nicht warum. Manchmal muss man dringend groß und manchmal muss man auch nur klein. Und John William Shakespeare fragte sein oder nicht sein. Es gibt so viele Dinge, die man nicht werden kann. Du brauchst es gar nicht erst versuchen. Da machst auch du nichts dran. Also gib gleich besser auf, was hält dich davon abzugehen? Du bist nur ein Nichts im Nirgendwo, das solltest du einsehen. Das solltest du einsehen. Weiter unten sitzt der Arsch, weiter oben das Gesicht. Manch ein Lied, das ergibt Sinn, doch dieses gewiss nicht. In der Nacht ist es nicht hell, jedoch am Tag hingegen schon. Denn da scheint die Sonne und auf keinen Fall der Mond. Es gibt so viele Dinge, die man nicht werden kann. Du brauchst es gar nicht erst versuchen. Da machst auch du nicht dran. Also gib gleich besser auf, was hält dich davon abzugehen? Du bist nur ein Nichts im Nirgendwo, das solltest du einsehen. Es gibt so viele Dinge, die man nicht werden kann. Du brauchst es gar nicht erst versuchen. Da machst auch du nicht dran. Also gib gleich besser auf, was hält dich davon abzugehen? Du bist nur ein Nichts im Nirgendwo, das solltest du einsehen.